was du zum Überleben auf der Straße brauchst. Ein Zelt oder eine Plane, Schlafsack, Rucksack, Drogerieproben aus einem Spendezentrum. Irgendein Musikgerät, um den Lärm auszublenden. Eine Taschenlampe zum Lesen. Oder um das Arschloch zu erschrecken, das sich wachtritt. Durchdrehen die Erste. Am zweiten Donnerstag des Monats kommen die Sozialhilfe-Schecks. Dann geht die Party los. Alkohol, Mordlicker und normales Bier. Dann die harten Sachen. Schau mit einem Auge nach vorn, mit dem anderen nach hinten. Geh den schlimmsten Junkies aus dem Weg. Geh den Dealern aus dem Weg. Geh denen aus dem Weg, die dir noch das letzte Hemd wegnehmen wollen. Die Sozialhilfe reicht 2 Wochen. Arbeitslosengeld 3. Die Rente für die Glücklichen, die eine bekommen, 4. Such dir die richtige Crew. Leute, die nach dir sehen, die am Boden aber noch nicht ganz aus dem Rennen sind. Wenn die Straßen austrocknen, wenn die Dealer kein Dope, kein Crack, kein Speed mehr haben, dann kippt die Stimmung. Und wütendes, wild gewordenes Volk macht die Gegend unsicher, auf der Suche nach ein bisschen Erleichterung. Besorg dir einen Mantel, bevor es kalt wird. Geh sonntags zu einer der Organisationen, die an der Seventh oder der San Pedro mittags oder abends warmes Essen ausgeben. Aber stell dich nicht zweimal an. Sei gut. Sei ehrlich. Nimm dir nicht mehr, als dir zusteht. Wonder Valley. Nach dem gleichnamigen Roman von Ivy Pocoda. Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth und Rudolf Hermstein. Teil 2. Blake, wenn sie dich mit dieser rostigen Klinge abgestochen hätten. Ich hätte keine Zeit verloren, dich zu rächen. Du fehlst mir. Du fehlst mir, Sam. Du dicker Idiot. Du dicker Idiot. 4 Jahre und nichts passiert, außer dass du dich volldröhnst. Scheiße, hier stinkt's. Könntest du mal die Luke aufmachen? Ein bisschen lüften. Sam, ich finde die Lady und dann bezahlt sie. Ja, ich verspreche dir, Sam. Versprochen. Wirklich. Die Hosen hast du voll, wie ein kleines Mädchen. Hosenscheiße. Hosenscheiße. Sam, hör auf. An meinem Bett hättest du sein sollen. Sam, bitte. Nicht. Sam. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die nächsten 4 Jahre damit zubringen würde, nachts mit mir selbst zu reden, allein zu trinken, sogar deinen Gestank zu vermissen, deine Geschichten, deine Wutausbrüche. Der Zeitpunkt war da. Kannst nicht mal ein kleines Mädchen umlegen. Für Sam hast keine Eier. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ja, das sagst du dir immer wieder. Es tut mir leid, 4 verdammte Jahre lang. Immer wieder. Ich werde dich rächen, Sam. Ich schwör's. Ich finde Britt. Ganz egal wann. Egal wann. Ich suche eine Frau, die hier wohnt. Keine Auskunft über Gäste. Das haben sie mir schon am Telefon gesagt, aber ich bin extra aus New York hergekommen. 9 Tage Greyhound-Bus, Mann. Erwartet zieht sie? Nein. Na also, noch ein Problem. Vielleicht soll es ja eine Überraschung werden? Ich kann Ihnen keine Auskunft geben, ob sie da ist oder nicht. Blondieren das. Aber man sagte mir, sie sei hier im Cecil. Das ist doch das Cecil. Hinterlassen Sie eine Nachricht oder Ihre Telefonnummer. Oder nehmen Sie sich ein Zimmer. Was Sie dann machen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ach, wie viel? Wenn ein Bad auf den Gang tut. 70. 70? Ihr Ernst? Das ist der Preis! Und der Unterschied ist zwischen denen da draußen und denen hier drinnen. Die Frau, zu der ich will, heißt Lila Davis. Sie sieht mir ein bisschen ähnlich. Tut mir leid. Und wenn ich Ihnen sage, dass es meine Mutter ist und dass ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich kenne sie nicht. Ey, Hombre, lass gut sein. Willst du einen Zug? Muss nicht sein. Du suchst den? Kann schon sein. Ich kenne Lila. Du kennst eine schwarze, mittelalte Lila? Ja, genau die. Und? Hat hier mal gewohnt, aber jetzt nicht mehr. Und? Soll ich dir ihren Platz zeigen? Willst du das? Mann, genau das will ich. Genau das will ich, verdammt nochmal. Warum suche ich denn wohl nach ihr, wenn ich deshalb, weil ich sie finden will? Ich bin James. Oder Flynn, wie du willst. Hast du ihn gesehen? Blake? Ja, jetzt in dem Video. Aber nicht da, also nicht gestern. Nein, da habe ich nur James gesehen. Sieht es so aus, als ob er hinter James her ist? Vielleicht. Du musst mir helfen. Ich muss los. Der Mann in dem Video. Der Mann. Du musst mir helfen. Luft. Ich brauche Luft. Ich will nach Hause. Ich kann dir nicht helfen. Dieser Mann, Blake, er hat James aufgespürt. Du musst mir helfen, okay? Du musst. Geh zur Polizei. Zur Polizei. Ich soll zur Polizei. Vergiss es. Vergiss die Polizei. Ich muss heim. Wir fahren in Urlaub. Urlaub? Fick dich. Tür auf und wieder zu und fort ist sie. So einfach kann's sein. Ja, was ist? Sie lassen sie ja einfach so rauslaufen. Ich kenne sie ja gar nicht. Ach, und deshalb ist es okay, wenn sie wegläuft? Tja, ihre Entscheidung. Sachen gibt's. Da bittet eine Frau schon um Hilfe. Nicht mein Problem. Absolut nicht mein Problem. Ich habe andere, viele andere. Irgendwie ausnüchtern. Irgendwie Stephanie beschwichtigen. Irgendwie nach OJ. Irgendwie das Wochenende überstehen. Probleme genug, also. Kapiert? Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Verdammt, lass ihn nicht gehen. Nicht verschwinden lassen wie den Jogger. Es war nicht deine Schuld, dass die Hospitantin auf die Gleise geraten ist. Nicht allein deine Schuld. Verdammt! Wo zum Teufel ist sie? Wo kann sie hingelaufen sein? Was ich hier mache, ist bescheuert, total bescheuert und sinnlos. Sie könnte überall sein, jede Richtung eingeschlagen haben. Fahr nach Hause! Nimm dir ein Taxi! Kauf dir Kaffee, Desinfektionsmittel! Vom Taxi aus rufst du das Hotel an, buche ein Upgrade. Stephanie wird sich freuen. Stephanie. Paarmassage, Kinderbetreuung, sämtliche Extras ausschöpfen. Britt! Britt! Wenn jetzt die Bullen kommen, betrunkener Mann verfolgt betrunkene Fremde durch die Skid Row. Und ja, es ist derselbe, der gestern erst den nackten Jogger verfolgt hat. Bingo. Britt! Was ist? Okay, ich helf dir. Du hilfst mir, James zu finden. Ich stecke mittendrin. Ja. Jetzt bring ich's zu Ende. Ja. Dein Mann zieht was durch, Stephanie. Bis zum Schluss. Der Mann da. Wir müssen James finden, bevor er ihn findet, okay? Sonst bringt er ihn um. Ich mein's ernst. Blake bringt ihn um. Und warum das? Aus Rache. Hey, brauchst du nicht? Ach, Mentholkippen. Bist du clean? So ähnlich. Hey, White Boy! White Boy! Oh Gott! Das klingt ja nicht gut. Hast du was für mich? Medical lässt mich auflaufen. Die sagen, das ist keine Lungenentzündung bei mir. Die sagen, das ist Raucherhusten. Und dafür gibt's keine Medizin. Aber ich sag dir... Ich sag dir, das ist meine Lunge, Kid. Weißt du, was ich meine? Ja. Scheiße. Zauber mir was her. Alrighty. Abra, Kedabra. Friede sei mit dir. Und das ist der Weg zu Lila. Ja, Mann, klar doch. Klar doch. Eine Straße stinkiger als die nächste. Wir laufen bestimmt schon seit einer Stunde im Kreis. Denkst du, ich verarsch dich, Bruder? Ist das hier ein beschissenes Zeltlager oder was? Da ist es. Das Roger Hotel. Dagegen ist das Ziesel ein Luxusschuppen. Wo willst du hin? Ich sag doch, da ist es. Da drüben, da ist ihr Platz. Sie kampiert da hinten, ist wahrscheinlich nicht da. Hier? Ja. Du meinst hier? Ja. Auf der Straße? Zieh Leine, Mann. Ey, alles cool, er sucht nur Lila. Was will er von ihr? Ist sie hier, ja oder nein? Du siehst doch selber, dass ihr Platz leer ist. Aber ist das ihr Platz? Lailas Platz? Scheiße, sage ich doch, oder? Ist schon eine Weile weg. Das ist ihr Platz. Sie kommt und geht. Ich bin nicht ihr Daddy. Wieso kennst du Lila? Aus demselben Grund wie die anderen alle auch. Ohne hält das hier keiner aus. Hey, Flynn, hast du was? Klar. Meinst du, sie kommt zurück? Die meisten kommen an ihren Platz zurück. Eigentlich immer. Dann warte ich hier. Okay, deine Sache, Bruder. Du hättest den Jungen nie reinlassen dürfen, Sam. Den könnte ich auch spielen. Ich auch. Brucho. Hör auf. Brucho. Du hast ihm den ganzen Arm aufgeschlitzt, du dicker, toter Trottel. Trottel. Er wollte meine Seele holen. Ja, ja. Ohne den Jungen wären wir beide nie zu dieser Ranch gefahren. Du wärst noch am Leben. Am Leben oder mit gebrochenem Fuß in der Wüste verreckt. Wer wollte denn unbedingt diese scheiß Turnschuhe haben? Im Wonder Valley. Schlafenland. Ich brauche nicht noch mehr tote Gesichter, die mich nachts heimsuchen, Sam. Jetzt hast du ja mich. Sollte reichen. Aber dich habe ich nicht umgebracht. Wie man's nennt. Naja. Erzähl mir eine Geschichte, Sam. Eine, die ich noch nicht kenne. Kann man dir irgendwie helfen? Nicht, dass ich wüsste. Bist du neu hier? Ich bin hier gar nichts. Soll heißen? Ich kümmere mich nur um meinen eigenen Kram. Und ich kümmere mich um diesen Block hier. Mein Block, mein Revier. Du kannst ihn haben. Was kann ich haben? Ich hab gesagt, lass mich los, verdammte Scheiße. So langsam mache ich mir Gedanken, Alter. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du hier dein eigenes Ding drehst. Dass du hier was am Laufen hast. Am Laufen? Ich gehe nur spazieren. Das sehe ich nicht so. Da habe ich eine ganz andere Theorie. Du machst dir deine eigenen Geschäfte. Sowas check ich sofort. Wo läufst du jetzt hin? Hä? Irgendwo läufst du doch hin, das sehe ich doch. Du hast irgendwas vor und ich will wissen, was. Ich habe nichts vor, ehrlich. Was hast du mit Layla zu schaffen? Ist das Layla? Ehrlich? Klar ist das Layla. Hey, rennst du jetzt weg von mir? Hast du was Besseres vor? Hast du was Besseres zu tun, als mit Pappe zu reden? Hey! Na? Hey! Was, hey? Caron! Schaut in deinem Schuh nach! Pendejo! Hose runter, habe ich gesagt! Oh, 20! Hier ist alles verbattert! Andale! Chinama! Rucksack ist nichts! Und die Polizei? Ich hab's doch vorhin schon gesagt, keine Polizei. Versprichst du's? Na los, versprich's. Versprochen. Okay. In diesem Video also. Da ist ja die Main Street entlang gerannt. Also vielleicht das Hotel. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Was für ein Hotel? Ist gar nicht so weit weg von hier. Da hatte James früher mal ein Zimmer. Vielleicht hat das ja noch. Wer weiß. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Und da hast du noch nicht gefragt? Jetzt kommen, gehen wir. Sind wir jetzt Bonnie und Clyde oder was? Du suchst doch genauso nach ihm wie ich auch. Und ich bin hier gerade deine einzige Chance, James nochmal zu begegnen. Also werd nicht zynisch, okay? Woher kennst du ihn? Howling Tree Ranch. Ziemlich verdreckter und versiffter Ort mitten in der Wüste. James' Vater war da so eine Art Wüstenguru. Heiler, Spiritismus, Kiffen, Sinnsuche. Du weißt schon. Weiß ich das? Kann mich nicht erinnern. Oder ist das hier gerade meine Sinnsuche? Den nackten Jogger zu finden? Und dadurch irgendwas über mich herauszufinden. Und ich war damals auf der Suche. Genauso wie viele andere junge Leute auch. Aber eins kann ich dir sagen. Patrick hat mir gezeigt, dass es nicht reicht, sich seine Ängste einzugestehen. Man muss sie auch überwinden. Es klingt so leicht. Ist James das Tor zu seinem Vater? Das Tor zur Erkenntnis? Ja, Stephanie. Dein Mann hat sie nicht mehr alle. Irgendwann kam dann dieser Blake mit seinem Kumpel Sam da an. Sam hatte so eine üble Fußverletzung. Patrick kümmerte sich um ihn, dich auch. Eiternde Wunden auswaschen, Kräuterkompressen, Salben auftragen. Aber an Sams Zustand änderte sich nichts. Einen Teil des Tages war er klar im Kopf. Und gegen Nachmittag fing er an, so wirres Zeug über magische Tiere und mexikanische Hexen zu faseln. Abends sprach er dann gar keine erkennbare Sprache mehr. So tief drin in dieser Stadt war ich echt noch nie. Da drüben. Das hieße. Deine Geschichte hilft nicht. Deine Pillen helfen erst recht nicht. Machen dich schwindelig. Betäuben nur helfen nicht. Aber Adlerfedern, ja. Ja, mit Adlerfedern legt sich keiner an. Das sagst du immer wieder. Die lassen nur die guten Träume durch. Ach, und dich, Sam. Ja, wir hätten dort bleiben können, Blake. Wonder Valley. Es ging uns gut. Dach überm Kopf, Bett und keiner fragt, wer du bist. Dir ging es nicht gut, Sam, dir nicht. Ja, ja, du und deine beschissenen weißen Turnschuhe. Ich hab die Medis besorgt für dich, Sam. Nix Besonderes, oder? Tu nicht so, als wäre das was Besonderes gewesen, Kleiner. Einbrecher, Medis klauen, verschachern. Hat uns oft genug geholfen. Stimmt. Du möchte gern Medizin, Mann. Vicodin. Benzendrin. Demerol. Oxycodon. Perkudan. Und Wonder Valley war voll davon. Schlaraffenland, hab ich doch gesagt. Dein Fuß, Sam, sah nicht gut aus. Sam? Ja. Frau Krank! Senor Blake, Senor Blake! Schlimm krank! Enferma! Hol den Arzt! Da bringen Sie ins Krankenhaus! Krankenhaus? No, no Krankenhaus, no Krankenhaus. Teufel, Gifte, Fugette. Na mach schon, Kleiner. Ja, nun bring sie in die Klinik und lass mich in Ruhe. Komm, sehen. Sehr krank. Hau ab! Scheiße. Was ist denn los, ja? Haltestelle Sixt. Morgen Abend, 7 Uhr. Leider, hallo? Ich hab dich immer gut beliefert. Könnte das letzte Mal sein. Warum? Angstzustände, Halluzinationen. Schlafen kann ich auch nicht. Und die Leber. Dabei sterbe ich einfach nur. Aber ich lass die Docs schön weiter kritzeln. Haltestelle 6, morgen Abend, 7 Uhr. Kriegst so viel wie nie. Geschäfte laufen gut, was? Nicht für Leila, Sam, nicht für Leila. Jetzt bist du dir plötzlich nicht mehr so gut für die Straße, wo du doch gestern noch völlig außer dir warst über die Zustände hier. Hey, so schnell kann's gehen. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Gestern konnte der Kerl gar nicht fassen, wie irgendwer auf der Straße leben kann. Und jetzt schlägt er sein Camp einfach neben unserem auf. Hey, aufstehen. Daryl, ich hab gesagt, lass ihn in Ruhe. Den letzten, der sich hier einquartiert hat, hast du von der Polizei wegholen lassen. Ma? Der letzte war auch nicht mein Sohn. Lust, dass gestern sein Gesicht noch nicht ausgeschaut hat, als wäre er durch den Wolf gedreht worden. Eieieie, Renten. Ich hab gesehen, wie du mich beobachtet hast. Ich hab gesehen, dass du zu viel Schiss hattest, zu deiner Mutter Hallo zu sagen. Aber bloß war ich auf dem Gehsteig kampiere, bin ich noch lange nicht blind oder blöd. Oder vielleicht denkst du ja, du bist zu fein für mich, weil ich auf der Straße lebe. Nein, Ma, das denke ich nicht. Also, was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich hab Prügel gekriegt. Das sehe ich. Von wem und wo? Paar Typen, die Spanisch gesprochen haben, drüben auf der Fifth, glaube ich. Klingt nach der Gang von der 18th Street. Puppet? Ja. Wolltest du den hier Revier streitig machen? Nein, verdammt. Ich hab mich um meinen Kram gekümmert. Das ist hier auch das einzig Richtige, aber manchmal nützt es nichts. Mach dich mal sauber. Wenn die Prügel dich nicht umbringen, dann die Infektion. Was machst du hier eigentlich, Ma? Es geht dich ein Dreck an. Es ist... Ich will dir mal was sagen, Brandon. Wenn du dich lange genug hältst, kapierst du ziemlich bald, dass deine Geschichte das Einzige ist, was dir wirklich gehört. Ich bin nicht hier, um dich zu nerven, Ma. Ich bin hier, um dich heimzuholen. Mich heimholen? Wie denn? Du bist gerade erst angekommen, hast dich schon verprügeln lassen. Wahrscheinlich bist du mit grandiosen Plänen in die Stadt eingezogen, aber jetzt... Bist du ein ganz gewöhnlicher Obdachloser? Ich stelle irgendwas auf die Beine und dann fahre ich mit dir heim. 4 Jahre habe ich dich nicht gesehen. Und jetzt willst du mich heimholen? Wer sagt denn, dass ich hier weg will? Und wo zum Teufel soll das sein? Daheim. Hier jedenfalls nicht. Was weißt du denn überhaupt von daheim? daheim ist, wo ich es sage. Du warst mit 12 Jahren aus dem Haus. Da kannst du sowieso nicht mitreden. Und ich sag dir noch ein paar Sachen, die du nicht weißt. Oder wusstest du vielleicht, dass dein Daddy mit seiner neuen Tussi nach Troy abgeschwirrt ist und ich seine Hälfte der Miete mitzahlen musste, nur damit ich in meiner eigenen Scheißwohnung bleiben kann? Das habe ich nicht gewusst, weil du mich nicht mehr besucht hast. Du hörst mir nicht zu. Ich habe selber in der Scheiße gesessen. Hört sich ganz so an. Also, ich habe nach 4 Monaten die Fliege gemacht, mal das Meer sehen, habe ich mir gedacht. Ein Meer gibt's auch bei uns an der Ostküste. Aber für das hast du dich nie groß interessiert, wenn ich mich richtig erinnere. Tja, um die Wahrheit zu sagen, zu dem hier habe ich es auch nicht geschafft. Ich war immer verhindert. Coney Island. Nur eine Fahrt mit der U-Bahn, nicht mal umsteigen musste man. Und du bist nie mit mir hingefahren, nie. Und als ich hier eine Wohnung mieten wollte, stellte sich raus, dass dein Daddy seit Monaten keine Miete mehr für unser Dreckloch in Troy gezahlt hatte und inzwischen zwangsgeräumt worden war. Mir vermietet keiner mehr was. Nach 3 Monaten Hotel war ich pleite. Und? Und was? Und hier bin ich jetzt. Das geht doch nicht. Sagt wer? Du? Siehst du doch, dass das geht? Ich wohne hier. Cecil Hotel. Was Stephanie zu dem Kasten wohl sagen würde. Tony, du bist jetzt komplett übergeschnappt. Fixer Absteige. Na los, worauf wartest du? Oder hast du Schiss? Das kann überhaupt gar nicht sein. James Flynn, ich kann Ihnen die Bücher nicht zeigen. Nein, no. Keine Auskunft und Dirnbels. Das kann ja nicht sein. So leicht kann es nicht gehen. Ich will jetzt sofort die Abrechnung sehen. Und ich will wissen, wann er zuletzt da war. Verstanden? Keine Auskunft. Da ist James. Da steht er. Der nackte Jogger. Mein Gott. James ist am Leben. Steht hier einfach so rum. Ist unter kein Auto gekommen, unter keinen Zug geraten. Niemand hat ihn umgebracht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Owen. James. Aber irgendwie auch nicht. Tattoos bis zu den Schultern sind mir gar nicht aufgefallen. Dabei war der Jogger doch nackt. Scheiße. Ja, genau. Scheiße. Fuck, was willst du denn hier? Ja, dasselbe wie du. Deinen Bruder suchen. Komm, geh weg, verpiss dich einfach, okay? Wie bitte? Bruder? Wie bitte? Ich wüsste nicht, was mein Bruder dich angeht. Klar. Du warst es doch. Du warst es doch, der Bruder. Gegangen ist und nie zurückgekommen, ha? Huh? Erzähl du mir nichts über meine Familie. Du bist gegangen. Du bist gegangen und hast ihn allein gelassen. Ich hab ihn bei euch gelassen und das soll jetzt plötzlich eine schlechte Sache sein? Du verdammt beschisstes Arschloch! Britt, nicht! Wer bist du überhaupt? Ah, ich verstehe, du bist der Neue, ha? Huh? Oh, du kannst mich mal, Owen! Dann macht sie jetzt also deine Familie kaputt? Nein. Wart's nur ab. Wart's einfach ab. Das wird sich schon noch. Und zwar schneller, als du bis 13 kannst. Sei dir sicher. 1, 2, 3. Ich wüsste wirklich zu gern, was du und mein Dad mit James gemacht habt. Dass dieser Junge so einen Schaden davon getragen hat. Oh, ein scheiß Bonzenarsch bist du geworden. Nicht mal zurückgekommen, als die Ranch abgebrannt ist. Hast James vor deinen feinen Freunden in L.A. verleugnet. Hau ab hier. Fick dich, Owen Flynn. Du denkst, er ist auf irgendeinem bescheuerten Selbstfindungstrip, oder? Irgend so ein harmloses Schwachsinnsabenteuer ist das, denkst du? Aber ich sag dir was. Du kapierst null. Null! Hau einfach ab hier. Hau einfach ab. Britt, komm raus. An die Luft. Arschloch. Das erste Mal geht aufs Haus. Sonderangebot. Und wie gefällt's dir in L.A.? 3-mal darfst du raten. Hör zu, bloß weil du in der Skid Row lebst, musst du den Tag über nicht hier rumhocken. Die Stadt ist groß. Ja, was schlägst du vor? Soll ich eine Stadtrundfahrt machen? Nein, aber du brauchst einen Platz, wo du den Kopf freikriegst. Warst du schon im Griffin Park? Im Observatorium? Nein. Oder am Strand? Nein. Was? Das gibt's ja nicht. Der Mann war noch nie am Strand? Ey, der Strand ist der Hammer. Wenn du den ganzen Tag nur diesen Mist hier siehst, dann vergisst du fast, dass er da ist. Vielleicht schaffe ich's ja, wenn ich meine Situation irgendwie in den Griff gekriegt habe. Was du brauchst, sind ein paar Jobs. Ja, und dein Job ist das hier. Ja. Gras ist das natürliche Antidepressivum. Die ganzen Tabletten, nach denen die Leute in den Kliniken anstehen, das Zeug bringt dich um. Ich sehe es als medizinischen Service. Das kannst du doch überall machen, deinen medizinischen Service anbieten. Ich meine, wäre das nicht schöner woanders, zum Beispiel am Strand? Ich bin nun mal hier. Das hier ist mein Revier. Und meine Leute brauchen mich. Ich unterbiete die Kliniken. Und warum ist gerade das dein Revier? Kennst du dieses Gefühl, dass du nirgends hingehörst? Dass die Welt einfach nicht für dich gemacht ist? Schon. Ja. Das hier ist dein Platz, wenn du nirgendwo sonst hingehörst. Wenn du was getan hast, was dich aus der normalen Welt ausschließt. Das Problem ist, vielleicht gehöre ich dazu, aber es gefällt mir nicht. Keiner hier stellt dir Fragen. Keiner verurteilt dich. Jeder hier hat seine Geschichte. Und glaub mir, es gibt immer einen, der eine schlimmere hat als du. Ach, krass. Dein erstes Mal? Ja, sowas ist anscheinend behütet aufgewachsen. Vielleicht hat Owen recht. Ich sollte weg hier. Und wohin? Keine Ahnung, wieder nach Hause, nach Indio. Ich bin Tennistrainerin. Sie lügt. Ich schwöre, sie lügt. Glaubst du mir das? Nein, eigentlich nicht. Ich bringe halbtoten Leuten in einer Seniorensiedlung Tennis bei. Wäre da nicht die Sportkleidung, die sie trägt? Egal, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich weiß haargenau, warum du James nachgerannt bist. Ich weiß, wie das ist, wenn man feststeckt. Weil ich nämlich selber feststecke. Und bei James konntest du sehen, dass er sich aus dem Alltagstrott ausgeklinkt hat. Dass die normalen Regeln bei ihm nicht greifen, weil er nie danach gespielt hat. Von daher hattest du recht. Oh, ich habe einen fetten Kater. Ich glaube gerade nicht, dass ich mit irgendwas je recht hatte. James hinterherjagen bringt gar nichts. Es bringt dich keinen Schritt weiter. Weil du nämlich erst deinen ursprünglichen Fehler finden musst. Den Punkt, an dem du falsch gegangen bist. Den ersten Schritt, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Festgesteckt. Und nur wenn du es schaffst, diesen Punkt zu finden, kannst du den Rest wieder hinbiegen. Gut gesprochen. Wo lag mein Fehler? Getränkepauschalen und Exklusiv-Events, Partnerschaften in Nobelkanzleien. Stephanie? Ich weiß genau, wie es dir ging, als du ihn auf dem Freeway gesehen hast. Und einen Moment war ich ja selbst froh für ihn. Aber ich weiß einfach zu viel. Du kannst keinen neuen Menschen aus dir machen, indem du dein Leben mit dem von jemand anderem kurzschließen willst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hab's versucht. Was habt ihr denn nun gemacht? Will ich das wirklich wissen? Weißt du, was mein allergrößter Fehler war? Dass ich James das Gefühl gegeben habe, man könnte die schlimmste Tat, die man jemals begangen hat, einfach vergessen. Und das war's. Also, was wir gemacht haben... Wir haben einen Menschen getötet. Luft. Atmen. Stehen bleiben. Kotzen. Ihr habt was? Und jetzt ist der Kumpel von dem Typen hinter James her. Oder er hat ihn schon gefunden und es ist eh alles zu spät. Was machst du denn da? Nix. Hey, zeig mal her. Hey. Run down. Was soll denn das? Ist mein Tag. Tag? Aha. Signature eben, Graffiti. Ah, du sprayst. War langweilig im Knast. Hab ich die Welt ein bisschen bunter gemacht. Und du bist also run down. Was soll denn das heißen? Hey, Laila, hast einen Künstler zum Sohn. Hast du es immer noch mit diesem Gemahle? Gib her, Mann. Und schämst dich immer noch deswegen. Du hast nie so richtig gewusst, was gut für dich ist. Du bist krank, Ma. 4 Jahre habe ich dich nicht gesehen. Und jetzt kommst du mir damit ganz groß, Ren. Ganz groß. Ma, komm, wir suchen einen Arzt. Wir suchen irgendwen, der dir hilft. Ich bring dich in eine Klinik. Wag es, mich in diese Klinik oder in sonst eine Klinik zu bringen und ich brech dir auf der Stelle das Kreuz. Du brauchst Hilfe. Da kommt die einzige Hilfe, die ich brauche. Daryl? Laila? Hey, Ren, alles fit? Hey, Flynn. Du weißt immer, wann du auftauchen musst, die reine Zauberei. Ja, ja, gleiche Wellenlänge. Danke. Ja, ladies first. Findest du das eine gute Idee? Also, mein Medizinmann Nummer 1. Besser als 1 Million Ärzte in 1 Million Kliniken. Leider, lass gut sein. Na dann, bis morgen. Daryl? Flynn? Hier, hol uns mal was zu essen. Was starrst du mich so an? Du hast Geld und wohnst auf der Straße? Ich schlafe, wo ich will. Hast du schon mal mexikanisch gegessen? Manchmal gab es einen mexikanischen Abend. Klingt gut. Drüben ist ein Taco-Stand. Na los, hol uns was. Ich muss kurz was Geschäftliches regeln. Warum hat Laila so viel Geld? Was macht sie da drüben und wer ist der Typ? Der aussieht, als wäre er von einer Metalband übrig geblieben. Ja, bei Laila. Das ist Blake. Was hat Laila mit ihm zu tun? Geschäfte? Oder was denkst du, wo sie das Geld her hat? Was für Geschäfte? Daryl, los, sag schon. Aber das hast du nicht von mir, klar? Klar. Klonopin, Percodan, Vicks, Ritalin, Oxys, Valium. Was soll denn das heißen? Mann, und du bist Lailas Sohn? Der Typ ist ein gottverdammter Medizinmann. Er kauft den Leuten ihre Medikamente ab und vertickt sie wieder. Das ist eine Masche. Und Laila hat die besten Sachen. Und wie es aussieht, heute besonders viel. Wohnt in einem Wohnwagen, Stück nordwestlich von Downtown. Was war das denn? Das werde ich dir gerade sagen. Ich dachte, du holst uns was zu essen. Ich habe für heute meine eigenen Pläne. Ein Mann mit einem Plan. Schlag mich tot. Würde ich ja gerne. Einer von den Flynn-Brüdern, direkt vor meiner Nase. In der 5. Bei Lailas Clique. Hatte er eine Narbe am Arm? Es war James. Die gleiche verwaschene Art, genauso verstrahlt. Owen ist mit seiner Mutter abgehauen. Es muss James sein. Es muss James sein. Kein Wunder. Kein Wunder. Dass er hier gelandet ist, nicht? Das ist doch kein Wunder. Und du? Was? Hast ihn nicht kalt gemacht? Ich saß schon im Bus. Wenn ich den verdammten Bus nicht genommen hätte, wäre ich ihm hinterher. Bin jedenfalls zurück. Da war er aber schon wieder weg. Was man nicht alles findet, wenn man... Zu suchen aufhört. Ja, zu suchen aufhört, nicht? Ja, ich sag ja. Hast zu früh aufgegeben. Wenn er dir jetzt über den Weg läuft, zeigt dir wohl sonnenklar, was du zu tun hast. Ein Zeichen, Sam. Ein Omen? Bring's zu Ende. Was denn sonst? Bring's kann nicht zu weit, Ende. Kann nicht weit weg sein. Zu Ende. Sah irgendwie so aus, als wäre er da zu Hause. Bring es zu Ende. Senor Blake, jetzt schlafen. Umso besser. Was zum Teufel? Scheiße, aber... Bist du Blake? Ja, was geht dich das an? Eine Menge, weil du meine Mutter aufs Kreuz legst. Mann, was soll das? Ich hab euch gesehen. Nicht schuldig, euer Ehren. Eben doch. Du bescheißt sie schon seit Jahren. Sag jedenfalls die Leute downtown. So, sagen sie das. Ja, komm besser rein. Muss mich ja nicht jeder hier gleich für einen Verbrecher halten. Wie ich das sehe, haust du sie schon ziemlich lange übers Ohr. Und ich bin hier, um das zu ändern. Hör mal zu, Kleiner. Früher mal hättest du vielleicht recht gehabt, aber... Es ist schon lange her, dass ich jemand übers Ohr gehauen habe. Ich habe euch doch gesehen. Du steigst aus dem Bus, triffst dich mit meiner Mom, gehst mit ihr um die Ecke und eine Minute später hast du die Taschen voll mit Pillen und sie hat ein Packen Scheine in der Handtasche. Du meinst Laila? Genau die. Naja, das ist für mich nicht übers Ohr hauen, wenn ich ihr was abkaufe, was sie loswerden will. Sie ist pleite, sie lebt auf der Straße. Also tut sie für Geld alles. Sogar ihre Medikamente verkaufen. Und sowas nenne ich übers Ohr hauen. Du nutzt eine Frau aus, die keine Wahl hat. Ja, das siehst du richtig. Laila hat keine Wahl mehr. Wieso? Na, ich denke, du bist ihr Sohn. Dann brauche ich dir ja wohl nicht zu sagen, dass sie stirbt. Was redest du da für Zeug? Was du da redest, habe ich gefragt. Jetzt stell dich doch nicht blöd. Sie ist doch nur noch die Hälfte von dem, was sie letzten Monat war und höchstens ein Viertel so viel wie am Anfang, als ich sie kennengelernt habe. Sie braucht keine Tabletten mehr. Also kann sie doch gut verscherbeln und sich die Sachen kaufen, die ihr besser tun. Du würgst einer sterbenden Frau ihre Medikamente ab? Es ist ihre Entscheidung. Wenn du stirbst, geben sie dir die guten Sachen. Hm? Gegen deine Schlaflosigkeit, deine Angst, deine Depression. Und auf das Zeug sind die Kids heute scharf. Woher willst du wissen, dass sie stirbt? Sie hat gerade einen Monat im Krankenhaus hinter sich. Sie werden ihr gesagt haben, dass sie nichts mehr für sie tun können, haben ihr ihre Pillen gegeben und sie entlassen. Es ist ihr gutes Recht, zu Hause zu sterben. Hat dir wohl keiner erzählt, was? Auf der Straße ist nicht zu Hause. Pass auf, ich urteile nicht darüber, wer wo lebt. Aber wir können alle von Glück sagen, wenn wir da sterben dürfen, wo wir möchten. Also sie stirbt. Ich schlag dir einen Deal vor. Du lässt sie in Ruhe, bis es soweit ist. Und alle Medizin, die dann noch übrig ist, die kriegst du von mir umsonst. Einen Deal willst du? Ja, da wüsste ich auch was. Es gibt diesen weißen Jungen, der bei Lailas Camp rumhängt. Ich glaube nicht, dass er da lebt. In der Ecke gibt's mehrere weiße Jungs. Ungefähr dein Alter. Dunkelblond und die Augen so ein komisches Grau. Das klingt nach James. Du verdammter Blödmann. Hast einen Omen direkt vor deiner Nase und willst es nicht sehen. Ich nehme sie mir vor. Eine nach dem anderen. Das rate ich dir auch. Wenn du mir sagst, wo ich ihn finde, lasse ich deine Mom in Ruhe. Bis. Genau. Bis. Also? Er wohnt im Cecil Hotel. Ganz oben. Das ist Blut, Mann. Geh nicht so dicht dran. Das, was die hat, willst du dir nicht holen. Jemand soll mit dir ins Krankenhaus. Bestimmt sie es besser. Nichts besser, nur schneller. Wer bringt sie zum Arzt? Sie sagt, sie will nicht hin. Ma? Ma? Lass mich durch, Mann! Woher willst du wissen, was sie hat? Hey, Ma! Die dürfen mich nicht wegbringen. Ma, ich lass dich auf gar keinen Fall hier. Gerade du müsstest doch wissen, was es bedeutet, wo eingesperrt zu sein, wo du nicht sein willst. Ma! Wir machen alle Fehler. Das heißt nicht, dass unser Eins gar nicht mehr mitreden darf. Vorsicht, Junge! Sie könnte TBC haben! Mach Platz! Sie braucht Luft! Nicht diese Luft! Hör mich doch nicht an zu rempeln, Mann! Ja, ist ja gut. Probleme? Nein, Sir. Was ist mit ihr? Sie kann nicht richtig atmen. Aha. Hast du irgendwas bei dir, was wir besser nicht finden sollten? Hä? Sag's lieber gleich, bevor wir aussteigen und selber nachschauen. Nein. Was ist mit deiner Freundin? Was hat sie in ihrem Zelt? Weiß ich nicht. Nichts. Was jetzt? Weiß nicht oder nichts? Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Sie ist krank. Vielleicht TBC, vielleicht noch was Schlimmeres. Deshalb kriegt sie keine Luft mehr. Ich kümmere mich drum. Ich bring sie in die Klinik. Ja, dann mach. Wenn sie auf der Straße stirbt, ist das unser Problem. Und du willst uns doch keine Probleme machen, oder? Nein, Sir. Gut. Sehr gut. Das Meer. Schau dir dieses Meer an. Ma? Schön ist das. Ich bring dich hin, Ma. Ich fahr dich ans Meer. Wir beide, Ma. Im Cecil ganz oben also. Aber gleich auf dem Dach? Na, besser als die Wüste ist es vielleicht. Wobei, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. James, ich hab dich gesucht. Vorsicht, Vorsicht. Nicht das gute Zeug wegschmeißen. Blake? Ich hab dich gesucht und jetzt stellt sich heraus, dass wir quasi Nachbarn sind. Ja, schon lustig, wie man sich über den Weg läuft. Du hast mich gesucht? Kann es sein, dass du ein bisschen viel geraucht hast? Wo ist Britt? Was machst du, wenn ich sie sage? Wo ist sie? Ich hab keine Ahnung. Habt ihr die Stelle markiert? Irgendein Zeichen hinterlassen, dass Sam je auf der Welt war? Also nicht. Das war ja eh klar. Er lag sowieso im Sterben. Meinst du, das weiß ich nicht? Mein Dad hat gesagt, er hätte nur noch ein paar Tage zu leben gehabt. Und deshalb kann man ihn ruhig umbringen. Also, nochmal. Wo ist Britt? Es war Notwehr. Junge, ich kenne Sam. Sogar noch einen Tick besser als mich selbst. Ich höre ihn jede Nacht in meinem Kopf. Und ich weiß, er hatte eine Brutalität in sich, dass es noch die übelste Kreatur auf der Welt mit der Angst kriegen konnte. Aber ich weiß auch, dass er nicht mehr die Kraft hatte, diesem Mädel auch nur eine zu scheuern. Wenn sie also mit Notwehr ankommt, dann ist das Bullshit. Was aber? Stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, dein bester Freund wird umgebracht. Stell dir vor, der Mörder lügt dich an und behauptet, es wäre Notwehr gewesen. Und stell dir vor, du hast keine Chance, ihn zu überführen, weil du den Tod von deinem Freund nicht anzeigen kannst wegen dem Leben, das er geführt hat und dem Ärger, den du dir damit einhandeln würdest. Und dann stell dir vor, du musst dir jeden Tag bis an dein Lebensende sagen, du hast es zugelassen, dass dein Freund ohne Würde stirbt. Dass er einfach ausradiert wird, als ob er nie existiert hätte. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, du müsstest bis an dein Lebensende mit sowas leben? Mann! Junge! Ich hab doch noch nicht mal mein Messer rausgeholt. Also, versuchst du's? Versuchst du es dir vorzustellen? Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Sie waren ein paar Jahre mit meinem Dad zusammen, aber sie haben sich getrennt. Sie ist irgendwo in der Wüste, in der Nähe von Cathedral City. Sie gibt Tennisunterricht. Tennis? Tennis? Was machst du jetzt? Zu spät, Kleiner. Zu spät zum Fragen stellen. Sie haben ihn in der Wüste begraben. Mein Dad und Britt und einer von den anderen Praktikanten. Sie haben mich nicht mitgenommen. Haben Sie das Grab irgendwie markiert? Das weiß ich nicht. Du denkst wahrscheinlich um Leute wie mich und Sam. Ist es nicht schade. Aber sogar wir haben es verdient, dass man sich an uns erinnert. Ich denke auch so jeden Tag an Sam. Den Teufel tust du. Doch. Bullshit. Auf der 110 im Innenstadtbereich nach wie vor Stillstand. Scheiße. Komm schon, so war das nicht abgemacht. Kleine Spritztour, ich gebe den Honda noch zurück. Ich brauche ihn nur ganz kurz. 2 Stunden maximal, um Wort zu halten. Um mit Laila ans Meer zu fahren. Dann werde ich den Wagen irgendwo abstellen, wo die Bullen ihn ohne einen Kratzer wiederfinden. So als hätte die Karre sich ganz von selbst auf die Socken gemacht. Scheiße. Versprochen. Scheiße, fuck. Polizei, echt viel davon. Hau ab, Ren, hau ab. Aber Familie ist Familie. Wenn du jetzt abhaust, was würde Laila wohl sagen? Mom? Mom, alles gut? Kann nicht mal gottverdammtes Versprechen halten. Egal wie einfach. Sagt, wir fahren zum Strand und kaum wird's brenzlig, macht er die Biege. Alles gut, Mom. Alles gut? Die 110 bis zur 10. Ist alles im Griff, Mom. Alles im Griff. Und die bis ans Ende. Ich kann nicht schlafen. Ich schlafe nie. Sorry, dass Sams Tod dir Schlafprobleme macht. Nach meiner bescheidenen Auffassung helfen Pillen ziemlich gut. Nicht mir. Ach ja? Wie kommt's? Ich war's. Ich hab Sam getötet. Was redest du da? Ich hab ihn getötet. Ich war's. Er dachte, ich wäre mein Bruder. Er hat meinen Arm gepackt. Und nach der Stelle gesucht, wo er Owen aufgeschlitzt hatte. Und als er sich nicht finden konnte, hat er Brucho zu mir gesagt und sein Messer rausgezogen. Shit. Brucho. Und was jetzt? Was und jetzt? Ja, was machst du jetzt mit mir? Scheiße. Scheiß drauf. Schau dich an, wo du gelandet bist. Wenn der Tod von Sam das mit dir gemacht hat, dann muss ich nichts mehr mit dir machen. Wenn Sam dich in deinen Träumen verfolgt, dann sind wir quitt. Brucho! Das alte Gespenst! Einer reicht, Sam! Hast du gehört? Einer reicht! Schönes Bild. Ein joggender Mann mitten auf dem Highway. Rechts von ihm die St. Gabriel Mountains. Links von ihm der Anstieg des Hollywood Freeway. Sein Oberkörper ist nackt. Die Haut gebräunt. Die Arme pumpen im Takt der Füße. Genial. Wie eine feurige Tropenexplosion. Sand, Ozean und Himmel. Brit ist das. Was? Der Mann ist nackt. Da drüben. Was? Fleischfarben. Ist das... Was sonst? Das Bild hier auf der Mauer. Mein Gott. Der Weg des nackten Joggers, die 110 entlang. Entschuldigung? Bringt mich jetzt nicht raus. Gelb, Himmel, Streifen, Palmen, Meer. James. Ist das gestern? Ganz schön philosophisch. Das hier ist heute. Und das ist für immer und ewig. Aber ist das James? Könnt ihr vielleicht eins machen? Könnt ihr hier mal mit Tempo dran vorbeigehen und dann schauen, wie es wirkt? Tu ihm den Gefallen, nett sein kostet nix. Andere Richtung? Schneller? Die Wand lebt. Die 110. Weit weg von Downtown. Rennen, rennend, tänzeln, schneller und schneller. Die Stadt steht still. Keine Cops. Aus der Stadt, aus dem Stau. Bis zum Meer. Freilaufen. Frei. Unglaublich. Das war genau das Gefühl. Gehören Sie auch zu der Geschichte? Nicht richtig. Aber ich wüsste gern, wie sie ausgeht. Ist das James oder ist das nicht James? Der nackige Typ? Ich kenne ihn als Flynn. Ja genau, James Flynn. Hast du ihn in den Nachrichten gesehen oder wie? In Natura. Auf dem Freeway, da habe ich ihn gesehen. Und dann später nochmal. Und wo später? Am Strand. Du bist ihm zum Strand gefolgt? Ja, okay, ja, Schnelldurchlauf. Ich fahre auf der 110, ich will nach Süden zum ersten Mal. Ich hab's nicht so mit Autos, also schaue ich so aus dem Fenster. Ist schon irre, was man hier in der Stadt so alles rumfahren sieht. Und da joggt euer Mann in meine Richtung, aber auf der anderen Seite vom Mittelstreifen, gegen den Verkehr. Und das nächste Mal habe ich ihn dann gesehen, wo der Highway aufhört und der Strand anfängt. Wart ihr zwei schon mal am Meer? Bescheuerte Frage, klar wart ihr. Aber für mich und meine Mom war es das erste Mal. Ich habe ihr versprochen, ich fahre mit ihr hin. Aber nicht an den Touristenstrand, wir sind weiter nach Norden. Bis ich mir sicher war, dass außer uns keiner da ist. Ich habe eine Bucht gefunden, oder wie sowas heißt, wo wir sitzen konnten, nur wir zwei, und schauen, was das Wasser so macht. Wir ganz allein. Und als ich zurückgefahren bin, da habe ich ihn wieder gesehen. Immer noch rennend, immer noch nackt. Immer noch mit einem Gesicht, als hätte er in seinem Leben noch nie Sorgen gehabt. Also habe ich da, wo die Straße die Kurve zum Freeway macht, nochmal angehalten. Hätte fast einen Radler mit einem Surfbrett unterm Arm gerammt. Er ist vorgerannt bis zum Wasser. Die Stelle kenne ich. Neben dem noblen Strandclub, in dem Stephanie so gerne Mitglied wäre. Ist er reingegangen? Weiß ich nicht, so viel Zeit hatte ich nicht. Rundown. Er signiert sein Werk, klar. Gehen wir. Tech nennen die das. Lila Davis. Rest in peace. Ein nackter Mann kann wohl kaum einen Tag und eine Nacht an einem vielbesuchten öffentlichen Strand überstehen, ohne dass man ihn aus dem Verkehr zieht. Blake kann ihm nicht derart weit gefolgt sein. Ich bin nie im Pazifik geschwommen. Nie auch nur eine Zehe hineingetunkt. War es zu naheliegend? Zu bequem? Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Der leichte Wind riecht angenehm nach Meer. Zwei Möwen kreisen. Stoßen abwechselnd auf die Wasserfläche hinab. Da! Da hinten! Ein Steinhaufen. Federn, Zweige, wie ein okkultes Grabmal. Ein Wort. Sam. Es heißt Sam. Das ist der Mann, den James getötet hat. James war hier. Ich dachte, ihr habt ihn zusammengetötet. Es war James. Ich habe für ihn gelogen, weil ich dachte, damit helfe ich ihm. Aber das ist das Irre. Ich habe geglaubt, ihm zu helfen, aber in Wahrheit habe ich nur mir selbst zu helfen versucht. Ich dachte, wenn ich James' Schuld auf mich nehme, dann kann ich endlich frei von meiner sein. Nur so funktioniert die Welt leider nicht. Vielleicht ja doch. Sie hat recht. James hinterherrennen. Habe ich für mich selbst getan. Was sonst? Immer nur für mich selbst. Wir haben die Stelle nicht markiert. Das hätten wir machen sollen. Wir hätten uns das ganze Desaster eingestehen sollen, statt es unter den Teppich zu kehren. Aber wir haben weitergemacht, als ob James nichts getan hätte. Als ob Sams Tod nur eine dumme Sache mehr wäre, die eben passiert, wenn du in einer scheiß Wüste feststeckst. Sie sieht den Strand auf und ab. Ein letzter Blick. Nur für alle Fälle. Irgendwo ist er. Irgendwo da draußen. James ist irgendwo. Zeit heimzugehen. Mein Leben ist schön und friedlich. Stephen, bin auf dem Weg, sorry. Nur eins noch. Lass sie jaulen. Lass sie lachen, rufen und pfeifen. Du denkst, du hast alles im Griff. Hast die Fahrt zur Arbeit perfekt getimt. Bringst deine Wochenend-Joggingrunde unter oder auch nicht. Hast dein Leben zur Wissenschaft ausgearbeitet. Zu einer mathematischen Gleichung von Zeit, Interesse und Energie. Aber eines Tages stellt sich plötzlich etwas quer. Überrascht dich an einer Stelle, wo Überraschungen nichts zu suchen haben. Und du fängst an zu rennen. Du kommst gut vorwärts, gegen den Strom. Dir scheint, du hast den Bogen raus. Aber etwas tief in dir drin, das den Rhythmus deiner Schritte taktet, sagt dir, dass du dich täuscht. Also nimmst du einen neuen Anlauf. Du suchst nach dem winzigen Platz in deinem Innern. Diesem verborgenen Kern, der unberührt ist von allem, was du erlebt oder überlebt hast. Wonder Valley, nach dem gleichnamigen Roman von Ivy Pacoda. Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth und Rudolf Hermstein. Teil 2. Mit Ole Lagerpusch als Tony, Emma Bading als Britt, Oskar Hoppe als James, Leon Blaschke als Owen, Robert Galinowski als Blake, Lars Rudolf als Sam, Stefan Haschke als Ren, Bettina Stucki als Laila. In weiteren Rollen Achim Buch, Jara Bieler, Eva Bühnen, Hanna Dahlmeier, Konstantin Graudus, Julian Greis, Lisa Hagmeister, Marek Harloff, Levin Liam, Gabriel Munoz-Munoz, Angelika Richter, Merlin Sandmeier, Marion Gretchen Schmitz, Thilo Werner. Technische Realisation: Christian Alpen und Angelika Körber. Regieassistenz: Anne Abendroth. Hörspielbearbeitung und Regie: Matthias Kapohl. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2022. Dramaturgie: Susanne Hoffmann.